Was Utopie ist. Was Utopie ist. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Was Utopie ist. Was Utopie ist. Was Utopie ist. Was Utopie ist. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Das ist die Veränderung des Ganzen. Was Utopie ist. Was Utopie ist. Was Utopie ist. Was Utopie ist. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Ja, das ist die Veränderung. Ja, das ist die Veränderung. Was Utopie ist. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Als was Utopie vorgestellt werden kann. Ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Mir will es so vor. Mir will es so vorkommen. Als ob das, was Subjekt dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist ganz, ganz einfach, das Ganze sich vorzustellen als etwas, was völlig anders sein könnte. Völlig anders sein. Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist.